In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und er rief ein Kind herbei, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, so ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nimmermehr in das Reich der Himmel eingehen. Wer sich also erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind aufnimmt auf meinen Namen, nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, ärgert, dem wäre es besser, es würde ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt, und er würde in die Tiefe des Meeres versenkt. Wehe der Welt der Ärgernisse halber, denn die Ärgernisse müssen kommen, doch wehe dem Menschen, durch welchen das Ärgernis kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue ihn ab und wirf ihn weg, es ist dir besser, in das Leben einzugehen verstümmelt oder lahm, als mit zwei Händen oder zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiß es heraus und wirf es weg, es ist dir besser, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Feuerhölle geworfen zu werden. Sehe zu, dass ihr nicht eines von diesen Kleinen geringschätzet, denn ich sage euch, ihre Engel in den Himmeln sehen allezeit das Antlitz meines Vaters in den Himmeln. Denn des Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu retten. Was dünket euch? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eines von ihnen verirrt sich, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es ihm gelingt, dasselbe zu finden, wahrlich, ich sage euch, so freut er sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es nicht der Wille meines Vaters in den Himmeln, dass eines von diesen Kleinen verloren gehe. Wenn aber dein Bruder fehlt, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen, hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen, hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei dazu, damit auf Zweier oder Dreier Zeugen und jede Sache festgestellt werde. Hört er nicht auf sie, so sage es der Gemeinde, hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr bindet auf der Erde, wird im Himmel gebunden sein, und was ihr löset auf der Erde, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch eins werden auf der Erde über irgendeine Sache, darum zu bitten, so wird es ihnen werden von meinem Vater in den Himmeln. Denn wo zwei oder drei versammelt sind auf meinen Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Hierauf trat Petrus herzu und sagte zu ihm, Herr, wie oft kann mein Bruder gegen mich fehlen, und ich soll ihm vergeben? Geht es bis siebenmal? Sagt Jesus zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7 mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem Könige, der mit seinen Dienern Rechnung halten wollte. Da er aber anfing zu rechnen, so wurde einer vor ihn geführt, der 10.000 Talente schuldig war. Da er aber nicht hatte zu bezahlen, so befahl der Herr ihn zu verkaufen samt Weib und Kind und alles was er hatte, und so Bezahlung zu schaffen. Da warf sich der Knecht nieder, beugte sich vor ihm und sagte, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Der Herr aber hatte Mitleid mit dem Knecht und ließ ihn los und die Schuld erließ er ihm. Wie aber dieser Knecht hinausging, stieß er auf einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war, und er fasste ihn, würgte ihn und sagte, zahle, was du schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht nieder und bat ihn, habe Geduld mit mir, so will ich dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahle. Da nun seine Mitknechte sahen, was vorging, bekümmerten sie sich sehr und gingen und meldeten ihrem Herrn alles, was vorgegangen. Hierauf rief ihn sein Herr herbei und sagt zu ihm, du böser Knecht, diese ganze Schuld habe ich dir erlassen, da du mich batest, musstest du nicht auch deines Mitknechtes dich erbarmen, wie ich mich deiner auch erbarmte? Und im Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahle. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht vergebet, jeder seinem Bruder, von Herzen.